Biteceğim. Tag. Ich bin der zuständige Arzt für Sie. Bevor wir anfangen, lassen Sie mich bitte zuerst Ihre persönlichen Daten notieren. Wenn Sie etwas nicht verstehen, bitte geben Sie mir Bescheid oder fragen Sie nach. Okay? Wie heißen Sie? Nicole Müller. Nicole mit C? Ja. Okay. Und wie alt sind Sie, Frau Müller? Herr Müller? Nee, Frau Müller, 50 Jahre alt. Verraten Sie mir bitte Ihr Geburtsdatum. Erster 1. 1972. Okay. Wie groß sind Sie? 1,70. Wie viel wiegen Sie? 82. Okay. Sind Sie verheiratet, Frau Müller? Ja, ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ich habe ein Kind, ja. Ja, Frau Müller, was kann ich für Sie tun? Ja. Ich habe seit 3 Tagen Luftnot. Luftnot. Okay. Noch etwas haben Sie. Okay, können Sie bitte genau beschreiben, wann haben Sie Luftnot? Bei Belastung oder in Ruhe? Wie treten diese Beschwerden auf? Ich habe Beschwerden, auch in Ruhe. Okay. Das heißt auch im Belasten, auch beim Belasten. Genau. Also ich kann mich nicht mehr belasten, weil ich so viel Luftnot habe. Okay. Und können Sie flach liegen? Nein, momentan kann ich nicht flach liegen. Okay. Dann zum Schlafen benutzen Sie ein paar Kissen, ja? Ja, ich versuche höher zu schlafen. Okay. Wie viele Kissen Also, benutzen Sie? ja, ich hab meinen eigenen Kissen, aber ich versuche mich so sitzend hinzulegen. Okay. Haben Sie enge Gefühl oder Brustschmerzen? Brustschmerzen, nein, aber ich kriege nicht so gut Luft, denn ich. Ist ein bisschen eng in der Brust, ja. Wie waren Sie vorher, vor 3 Tagen? Wie sind diese Beschwerden aufgetreten? Vor 3 Tagen? Ja, eher plötzlich oder langsam oder im Laufe der Zeit sind die Beschwerden Naja, es ist halt verstärkt. seit 3 Tagen, das weiß ich nicht. Das ist halt seit 3 Tagen. Ich weiß nicht, wie das vorher war. Also vorher ging es mir eigentlich gut. Okay. Vorher konnten Sie Sport treiben. Ich bin nicht so sportlich. Okay. Und haben Sie erbrochen oder ist Ihnen übel? Nein, ich habe keine Übelkeit. Ich habe nur Luftnot und so enge Gefühle in der Brust. Okay. Fühlen Sie sich fiebrig? Fühlen Sie sich fiebrig? Fiebrig? Ja. Nein. Okay. Wie Okay, sonst haben Sie noch irgendwelche Beschwerden? Herzrasen. Ich habe das Herzrasen. Gefühl, dass mein Herz schneller schlägt. Okay. Wann haben Sie diese Herzrasen? Immer oder sind Sie wieder weg? Sind Seit diese drei Beschwerden? Tagen. Seit 3 Tagen immer haben Sie Herzrasen, ja? Nicht immer, aber mal mehr, mal weniger, aber ich habe Herzrasen jetzt. Okay. Haben Sie bemerkt, ob diese Beschwerden etwas verstärkt? Gibt es etwas, was diese Beschwerden verstärkt oder lindert? Nein. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Ich habe das Gefühl, dass ich die Tage etwas mehr Wasser lassen muss. Aber mit dem Stuhlgang habe ich keine Probleme. Seit 3 Tagen, ja? Ja. Trinken Sie genug Wasser? Oder Ja. wie viel trinken Sie täglich? Ich trinke 1 Liter am Tag. 1 Liter. Okay. Wie oft gehen Sie zur Toilette? Täglich seit 3 Tagen. Sie meinen Wasser lassen? Genau. Puh. Oft, ich habe mich gezählt. Also ich muss nachts sehr oft raus. Okay. Möchte ich über Ihre Vorerkrankungen ein paar Fragen stellen. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen oder Vorerkrankungen? Ich nehme Medikamente zur Blutverdünnung, weil der Arzt hat mal vor 4 Jahren gesagt, dass was am Rhythmus nicht stimmt. Dann ist das aber wieder normal geworden. Aber ich muss die Blutverdünnung einnehmen. Ich habe Bluthochdruck und dann nehme ich auch 2 Tabletten ein. Ich kenne den Namen aber nicht. Und die Blutverdünnungstablette, den Namen kenne ich auch nicht. Ich kann mir das alles nicht merken. Ich habe meinen Medikamentenplan zu Hause vergessen. Und ich war damals vor 4 Jahren beim Kardiologen und der hat gesagt, dilerim. Özür dilerim. Biraz değişik, yanlış konuşuyorum. Eşim güldüğü için benim de gülesim geldi. Şimdi özür dilerim. Çok özür diliyorum. Wir müssen eine Reaktionen, weil die Patient hat ein enge Gefühl und Herzrasen und sehr starke Luftnot haben und Niktürü vielleicht nicht fragen, geschwollene Beine gibt oder nicht. Eine Situation, Notfallsituation. Ich habe Frage, zu fragen, eine Reaktion, welche Reaktionen zeigen wir? Das habe ich nicht verstanden. Wir diese Situation, als Arzt, welche Reaktion Ach was, was muss der zeigen? Arzt machen, wenn ich sage, dass ich Luftnot habe und dass es mir nicht gut geht? Soll ich Ihnen einen Sauerstoff geben? So, Ja, nee, genau. das war. Wie, ja, genau. Ja, genau. Das ist sehr gut. Ne? Das muss man eigentlich immer sagen, dann freut sich der Prüfer. Also wenn Sie jetzt Luftnot haben, kriegen Sie jetzt erstmal Sauerstoff von mir. Wir schreiben mal sofort ein EKG und machen Sie mal an den Monitor dran. Das sage ich ja immer, ne? Ich sage das ja jedes Mal. Jetzt habe ich es vergessen. Also ist es gut, wenn der Arzt sagt, wenn der Patient, es ist tatsächlich kein richtiger Notfall, weil der Patient hat das seit 3 Tagen, ne? Ist ja keine akute Luftnot. Aber trotzdem, wenn einer mit Luftnot kommt, sehr gut, dann muss man sagen, wir machen Sauerstoff dran, wir hängen sie an den Monitor dran, überwachen den Rhythmus, ne, und schreiben mal ein EKG. Und dann kann man weitermachen. Stimmt. Genau. Super, ja. Okay. Haben wir das gemacht? Also ich war vor 4 Jahren, haben wir gemacht jetzt, ne? Genau. Ich war vor 4 Jahren beim Kardiologen und der hat damals gesagt, dass eine Klappe nicht so gut ist. Ich weiß aber nicht, welche Klappe. Die Klappe ist verkalkt, hat er mir gesagt. Okay. Sonst habe ich eigentlich keine Erkrankungen. Sind Sie schon mal operiert worden? Ja, ich hatte einen Kaiserschnitt, als ich mein Kind auf die Welt gebracht habe. Gibt es in Ihrer Familie wesentliche Erkrankungen, von denen ich wissen sollte, wie ein Blutzucker oder Herzkrankheiten, Krebs? Ja, meine Mutter hatte Krebs. Was für Krebs? Nierenzellkarzinom. Mein Vater ist Gott sei Dank gesund. Ja, sonst eigentlich nichts. Aber Herr Doktor, das mit der Luft, wird das besser? Warum kriege ich keine Luft? Nochmal, können Sie bitte wiederholen? Ich habe akustisch Ich nicht habe verstanden. Angst, weil ich Luftnot habe. Können Sie mir da helfen? Wird das besser mit meiner Luft? Okay, Sauerstoff hat Ihnen nicht Ja, aber ich geholfen. will noch, es ist besser geworden, aber ich will wissen, woher das kommt. Warum habe ich Luftnot? Ja, wir haben nicht alle Untersuchungen durchgeführt, aber beim EKG haben Sie ein Herzrasen und was uns instabile Angina pectoris. Ja, stabile Angina pectoris habe ich nicht. Was ist Angina pectoris? Angina pectoris ist Angina? eng Nein. gefühlt. Was ist Angina? Angina heißt Schmerz. Pectoris heißt Brust. Angina pectoris heißt Brustschmerz. Ich habe keine Schmerzen angegeben. Ich habe keine Angina pectoris. Okay, ja. Ach, Entschuldigung, ich habe was vergessen. Ich habe vergessen, Ihnen zu sagen, dass ich Insulin spritze. Ich habe Diabetes. Haben auch Diabetes. Habe ich vergessen. Wissen Sie, das vergesse ich immer zu sagen. Ja, ich verstehe, habe gerade notiert. Okay. Erstmal, ja, wenn Sie etwas Akutes haben, können wir die weiteren Untersuchungen direkt machen, aber das wäre super, wenn wir das Gespräch am Ende zu führen. Ja, okay. Aber ich habe Angst, Herr Doktor. Was habe ich denn? Ja, leider kann ich Ihnen nicht genau sagen, was Sie haben. Erstmal, ich muss die weiteren Untersuchungen durchführen. Dann Okay. kann ich Ihnen sagen, welche. Also gut, dann warte ich noch. Also gut. Okay. Gehen Sie regelmäßig zum Frauenarzt? Das ist schon lange her. Meine Gebärmutter ist schon draußen. Warum? Das weiß ich nicht. Da ist was gewesen und dann haben sie mir empfohlen, dass die Gebärmutter raus muss. Es war aber kein Krebs. Okay. Das war was Gutartiges. Ich hatte so starke Blutung, deswegen musste die Gebärmutter raus. Wann war das genau? Puh, das war vor 10 Jahren ungefähr. Wann war der letzte Frauenarztkontrolle? Danach? Ja, Danach bin ich. letzte Meine Kontrolle. letzte, die ist auch schon 2 Jahre her. War alles in Ordnung? Ja, da war alles in Ordnung. Okay. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Ja, jetzt habe ich Luft und jetzt habe ich gar keinen Appetit, aber eigentlich war mein Appetit gut. Okay. Wir haben die Medikamente gesagt. Wir haben eine Blutverdünner und zwei Bluthochdruck-Tabletten gegen Bluthochdruck. Sonst nehmen Sie irgendwelche, außer noch Insulin, außer dieser Medikamente, nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein? Okay. Nein. Brauchen Sie? Ich habe früher geraucht, ja. Ich habe 20 Jahre lang geraucht. Aber ich habe vor 20 Jahren aufgehört. Vor 10 Jahren aufgehört, Entschuldigung, sonst geht das nicht. Ja. Okay, wie viele Zigaretten, was haben Sie geraucht oder wie? Eine Packung am Tag, 20 Jahre lang. Okay. Trinken Sie Alkohol? Nein. Nehmen Sie Drogen? Drogen? Genau. Wie kommen Sie darauf, dass ich Drogen einnehme? Geht's Das Ihnen gut? ist eine Routinefrage, deswegen ja, muss ich Ihnen. Nein, ich nehme da keine Drogen ein. Okay. Ist Ihnen Allergien bekannt? Nein, keine Allergien. Okay. Meinerseits, Frau Müller, habe ich die wichtigsten Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen? Jetzt, wie ich Ihnen gesagt habe, erstmal, ich würde Sie körperlich untersuchen. Danach würde ich Ihnen Blut abnehmen und ein Herz-Ultraschall durchführen. Je nachdem die Ergebnisse besprechen wir noch mal, okay? Alles klar. Ja, im Chat ist ein paar Fragen. Haben Sie Ich sehe es Husten? nicht. Bitte? Haben Sie Husten? Haben Sie Hustgefühl? Husten? Genau. Nein, nur so ein Reizhusten manchmal. Es kratzt am Hals und dann mache ich so, so, aber kein Husten richtig. Und haben Sie Durstgefühl? Durstgefühl? Genau. Nein. Haben Sie geschwollene Beine bemerkt? Beine. Ja. Die Knöchel sind dick, ja. Beide Knöchel sind Beide dick. Knöchel. Okay. Seit wann? Diese Beine. Beine? Weiß ich nicht, das habe ich schon länger, dass sie etwas dicker sind. Wissen Sie, morgen sind die dann wieder ein bisschen schlanker, ne? Und dann, wenn ich ein bisschen aufstehe und laufe abends, wenn ich dann sitze, sind die wieder dick. Okay. Okay. Noch Fragen, Kollegen? Kann ich den Namen Ihres Hausarztes haben? Ich möchte gerne Ihre Medikamente und Dokumente aus Ihrem Hausarzt. Ja. Ah ja, Aber das fragen Sie ja sowieso, ne, mein Hausarzt. Genau. Von meinem Hausarzt können Sie meine Medikamente erfahren. Mein Hausarzt ist Dr. Schmidt. Dankeschön. Jetzt soll ich die Patientenvorstellung anfangen. Patientenvorstellung Ja, soll ich gerne. anfangen. Okay. Wenn Sie alles gefragt Meinerseits habe ich alles gefragt. haben. Okay, alles klar. Aber ich brauche eine Minute, bitte. Ja, gerne, kein Okay, Problem. Dankeschön. Können auch 2 Minuten haben. Danke. Sind Sie vollständig geimpft? Oh ja, ist auch eine gute Frage. Ja, ich bin vollständig geimpft. Also zweimal geimpft und einmal geboostert. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Hausfrau. Die Beschwerden, ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Meine dritte Impfung hatte ich jetzt Anfang Februar. Und seit der Impfung geht es mir so schlecht. Aha. Ich wurde immer schlechter. Okay. Letzte Impfung war am Anfang der Februar. Naja, meine Impfung war ungefähr so vor 14 Tagen. Dann ging es mir nach der Impfung eine Woche nicht so gut. Ich war schlapp, ich habe im Bett gelegen. Und danach habe ich mich nicht so richtig erholt. Und jetzt die drei Tage habe ich diesen Druck auf der Brust und diese Luftnot immer mehr. Haben Sie diese Beschwerde zum Beispiel Blutloch auf letzte Impfung zurückgeführt? Ist es mir jetzt erst eingefallen? Ich habe es jetzt erst gemerkt. Werden Sie final müde? Ja. Waren Sie in den letzten Zeit gereist? Zeit, nicht Zeit. Zeit. Zeit, ja. Mhm. Was nochmal? Ob ich in der letzten Zeit was? Gereist. Nee, jetzt zu Covid bin ich nicht verreist gewesen, nein. Kaffee, ich kann dich da bilden, ne? Ja, genau. Okay. Okay. Wenn nicht mehr Fragen gibt, ja, vorstellen. Dann kann ich anfangen. Okay. Guten Tag, Frau Oberärztin. Ich möchte Ihnen eine Patientin vorstellen. Haben Sie kurz Zeit? Mhm, gerne. Okay, es geht um Frau Nicole Müller. Sie ist 50 Jahre alt und 82 Kilo und 171 Zentimeter groß. Sie klagt über 1,72 Meter groß, sagt man. Nicht 172 Zentimeter, das sagt man auf gar keinen Fall. 1,72 Meter. Zentimeter müssen Sie gar nicht sagen. 1,72 Meter groß. 1,72 Meter groß. Genau. Sie klagt über Atemnot seit 3 Tagen, nicht nur beim Belastung, sondern auch in Ruhe. Mhm. Sie hat auch Orthopne gleichzeitig und Tachykardie. Tachykardie auf Deutsch. Okay. Tachykardie. Ja. Tachykardie ist türkisch. Tachykardie. Als weitere Beschwerden nennt sie Nokturie seit 3 Tagen und Reizhusten und Ödeme in beide. Egal, Knöchel oder Unterschenkel. Knöchel habe ich gesagt, okay. Aber man kann auch sagen Unterschenkel. Ne? Okay, in beide Unterschenkel. Mhm. Und sie hat letzte dritte Corona-Impfung am Februar vor 30 Tagen bekommen. Vor 14 Tagen. Vor 14 Tagen, ja. Die Beschwerden sind nach der Impfung aufgetreten. Mhm. So langsam aufgetreten, ja. Mhm. Sie hat in Vorerkrankungen liegt Arrhythmie seit vier Jahren. Mhm. Und arterielle Hypertonie vor. Ja, oder man kann auch sagen, anamnestisch Vorhofflimmern, Arrhythmie. Also, sie hat ja nicht gesagt, was es ist, aber wenn sie sagt, sie nimmt Blutverdünnung ein, weil sie eine Rhythmusstörung hat, dann kann es ja nur Vorhofflimmern sein. anamnestisch. Wenn man sagt anamnestisch vorflimmern, heißt das, man weiß es nicht genau, man hat es nicht schwarz auf weiß gelesen irgendwo, sondern das ist nur das, was der Patient gesagt hat. Man kann einfach sagen, anamnestisch liegt ein Vorflimmern vor mit oraler Antikoagulation. Ne? Hat ja eine orale Antikoagulation, ne? Nennt man ja so. Ja. Okay, anamnestisch Vorflimmern und arterielle Hypertonie vor. Dagegen nimmt sie Antikoagulant mit und Bluthochdruckmedikamente. Orale Antikoagulation. Ne? Sie hat gesagt, sie nimmt Tabletten ein für die Blutverdünnung. Das nennt man orale Antikoagulation. Orale Antikoagulation. Genau. Mhm. Orale Antikoagulant und Blutdruckmedikamente. Antihypertensiva, genau. Mhm. Und sie hat auch erwähnt, dass vor vier Jahren wurde bei ihr eine Herzklappe-Funktionsstörung festgestellt. Sehr gut, genau. Super, super, super formuliert. Sehr gut, ja. Und sie hat auch Diabetes mellitus und dagegen spritze sie Insulin. Mhm. Oder sie hat insulinpflichtigen Diabetes mellitus, kann man auch sagen, ne? Mhm. Da muss man nicht sagen, dagegen spritze sie Insulin, sondern man kann sagen, sie hat einen insulinpflichtigen Diabetes mellitus. Okay. Man hätte sie ja noch fragen können, ab wie viel Lebensjahr sie den Diabetes entwickelt hat, ob das ein Typ 1, Typ 2 Diabetes ist, das wissen die meisten Patienten. Mhm. Bei insulinpflichtigem Diabetes, wenn die 50 Jahre alt sind, frage ich immer, ob das ein Typ 1 oder Typ 2 Diabetes ist. Ich hatte auch schon einen 60-Jährigen, wo ich gedacht habe, das ist bestimmt ein Typ 2 Diabetes, aber der Patient hat selber Gott sei Dank zu mir gesagt, dass das ein Typ 1 Diabetes ist. Das ist wichtig für die Therapie nachher, ne? Weil Typ 1 Diabetiker neigen ja zu Ketoazidosen. Mhm. Die darf man halt nicht, bei Voruntersuchung muss man denen halt so ein bisschen Infusionen geben, ne? Weil die ganz schnell zu einer Ketoazidose neigen. Also es ist schon wichtig zu wissen, ob das ein Typ 1 oder Typ 2 Diabetes ist. Okay. Also vielleicht müssen Sie das in der Prüfung halt nur sagen dann, ne? Ja, ja. Mhm. In der Familienanamnese liegt mütterlicherseits Nierenzellkarzinom mhm. vor. Und bei ihr wurde Hysterektomie durchgeführt. Mhm. Vor 10 Jahren wegen starker Blutung. Möglicherweise, was ist es dann, wenn sie starke Blutung hatte, wenn das gemacht hat? Myom wahrscheinlich, eine Uterusmyomatosis oder irgendwie sowas. Ich habe ja gesagt, es war nichts Bösartiges. Mhm. Egal, also es war auf jeden Fall nichts Bösartiges, muss man dazu sagen. Ne? Mhm. Es reicht, wenn man sagt, dass sie hysterektomiert worden ist vor keine Ahnung, was habe ich gesagt, vor 10 Jahren. Aber das laut Patient war das nichts Bösartiges. Mhm. Also so sage ich das immer, ne, wenn ich das vorstellen müsste. Okay, nicht bösartig. Und sie hat bis vor 20 Jahren eine Packung Zigarette geraucht. Man kann auch gleich sagen, 20 Päckchen Nikotinkonsum. Was ist das denn? So errechnet man das ja, ne? Ja, ja. Also man kann auch gleich sagen, 20 Päckchen Nikotinkonsum. Mhm. War alles richtig, was Sie gesagt haben, um Gottes Willen. Also es war Formulierung war auch alles richtig, war alles okay. Gut. Okay. Ja, wie sind die Beschwerden? Hm? Wie sind die Anamnese? Nach den bisherigen Angaben gehe ich von Myokarditis aus. Mhm. Um meinen Verdacht zu bestimmen, würde ich die Patienten erstmal körperlich untersuchen und ihr Blut abnehmen. Mhm. Und ich Was würde, nehmen Sie ab? Erstmal großes Blutbild und Entzündungsparameter und Herzwerte. Weil welche Herzwerte? Troponin, mhm. Troponin, und CK, CKMB und BNP, ne? Ja. OBNP, ist ganz genau. Wichtig. Mhm. Okay, mhm. Ja, gut. Entzündungsparameter. Was würden wir bei dieser Patientin noch abnehmen, diese Frau, die Luftnot hat? Was müssen wir bei ihr noch abnehmen? Ja, Dedimere, ne? Das ist ganz wichtig, sehr gut, genau. Dedimere, Troponin haben wir dann auch, ne? Dann haben wir diese eine Palette auch abgeklärt, BNP, Troponin, Dedimere, ne? Mhm. Haben wir ja alles. Mhm. Okay, Herzenzyme haben wir, okay. Mhm. Was noch? Luftnot, könnte Entzündung sein, Entzündungswerte haben wir auch, ja. Sehr gut. So, was könnten denn die Differentialdiagnosen sein? Differentialdiagnostik kommt. Sie können sagen, meine Verdachtsdiagnose ist eine Myokarditis, weil die Patientin die Beschwerden nach der Impfung entwickelt hat. Ne? Das ist so, ja. Ne? Das denken Sie. Genau. Aber es könnte auch gut was sein. Ja, Differentialdiagnostik kommen zum Beispiel unstabil Angina pectoris. Nein, akutes Koronarsyndrom. Okay, akutes Koronarsyndrom. Wir sagen einfach jetzt akutes Koronarsyndrom. Okay. Könnte ein akutes Koronarsyndrom sein. Warum könnte das ein akutes Koronarsyndrom sein oder eine Angina pectoris? Kann es ja nicht sein, sie hat ja keine Schmerzen. Keine Schmerzen. Ein akutes Koronarsyndrom könnte es sein, obwohl sie keine Schmerzen hat. Warum könnte bei dieser Patientin ein akutes Koronarsyndrom vorliegen, obwohl sie keine Brustschmerzen angibt? Doch, das wissen Sie. Ich habe extra gesagt, dass die Patientin Typ 1, Typ 2 Diabetikerin insulinpflichtig ist. Neuropathie, wegen der Neuropathie. Nein, wegen dem Diabetes. Sie müssen sagen, sehr gut. Diabetikerin. Sie müssen, die Patientin ist Diabetikerin, müssen Sie sagen, ja. Und jede Patientin, wirklich jede, die Diabetiker sind und Luftnot haben. Wir haben ganz viele Patienten, die einfach nur etwas Beklemmung in der Brust haben, keine Schmerzen, ein bisschen Beklemmung und eigentlich nur Luftnot haben. Nur Luftnot und insulinpflichtigen Diabetes seit Jahren. Die haben oftmals einen Herzinfarkt. Man sieht es, man merkt es nicht. Ne? Deswegen immer sagen, bei Patienten könnte außer der Myokarditis ein akutes Koronarsyndrom vorliegen. Warum? Weil die Patientin Diabetikerin ist, muss sie keine Beschwerden wie Schmerzen haben. Da hat jetzt nur ein bisschen Druck noch. Was könnte es noch sein? Differentialdiagnose. Pulmonalembolie. Lungenarterienembolie. Sagen Sie das? Lungenarterienembolie. Genau, sehr gut. Wir sagen dazu eine Lungenarterienembolie. Warum? Was passt zu einer Lungenarterienembolie? Ich habe extra einen Fall genommen, was zu allem passt. Was passt für eine Lungenarterienembolie? Dafür sprechen die Ödeme am Beine und damit fangen wir nicht an. Was spricht für die Lungenarterienembolie? Was hat die Patientin für Beschwerden? Weswegen kommt die? Okay, enge Gefühl. Nein, Luftnot. Sie kommt mit Luftnot. Ja, ja. Was ist Luftnot. Die Leitbild einer Lungenarterienembolie ist Luftnot. Also sie hat Luftnot, was hat sie noch? Enge Gefühl, passt enge auch, Gefühl, ne? Luftnot und was noch? Herzrasen. Herzrasen passt. Warum passt das Herzrasen? Wegen der rechte. Sehr gut, ja. Rechte Herzstau. Herzbelastung. Rechtsherzbelastung. Als Rechtsherzbelastungszeichen haben die Patienten hohes Troponin, hohes BNP, ne? Und was haben sie noch? Sie haben eine hohe Herzfrequenz. Und was haben sie noch im EKG? Was gucken wir uns im EKG an? Das machen wir später. Ist okay. Herzrasen, das passt zur Lungenembolie. Vierte Differentialdiagnose, das brauchen wir jetzt aber auch noch. Oder die dritte, ne? Wir sind bei der dritten erst. Ja. Vierte. Dritte. Differentialdiagnose, dritte Differentialdiagnose. Okay. Was hat die Patientin extra gesagt? Was hat sie? Sie hat vor vier Jahren. Vor vier Jahren Klappe, die Herzklappe, Herzvalve. Ja. Welche Krankheiten? Herzklappe? Meistens. Bei älteren Leuten, gut, sie ist jetzt 50 Jahre alt, das passt nicht, ne? wenn es jetzt eine 80-jährige Oma wäre und sie hat gesagt, vor 4 Jahren war die Klappe verkalkt, ne? Und sie ist 80 Jahre alt, dann ist es fast immer die Aortenklappenstenose. Und deswegen müssen Sie bei diesen Patienten immer fragen, sind Sie schon mal bewusstlos geworden? Haben Sie Schwindel? Ja, das ist ganz oft. Luftnot, Druck auf der Brust, die 3 Sachen und Schwindel. Das ist Aortenklappenstenose bei 80-Jährigen, aber die ist ja erst 50. Ne? Das heißt, es kann eine Mitralklappeninsuffizienz sein, es kann eine Mitralklappenstenose sein, es kann ja alles Mögliche sein, das wissen wir ja jetzt nicht. Mhm. Aber die Klappe könnte die Ursache sein. Ne? Ja. Das finden wir woraus? Wo sehen wir das ganz einfach, ob das die Klappe ist? Das sehen wir ganz schnell. Echokardiografie. Sehr gut, genau. Das machen wir ja auch noch. Super. Genau. Und das andere ist, jetzt kommt die 4. Differentialdiagnose. Was hat sie gesagt? Sie nimmt Antikoagulation. Warum nimmt sie Antikoagulation? Vorhofflimmer. Ja, und sie ist Tachykard, haben wir gesagt. Sie hat Herzrasen. Also was kann sie haben? Ganz einfach, haben die meisten Patienten. Tachykardes Vorhofflimmern. Mhm. Tachyarrhythmia absoluta bei Vorhofflimmern. Tachykardes Vorhofflimmern kann sie haben. Genau. Und Tachykardes Vorhofflimmern führt nämlich auch ganz schnell dazu, dass die Patienten kardial dekompensieren. Okay. Blut haben wir super, haben sie super gemacht. Die Lungenembolie ist abgedeckt mit D-Dimere, Troponin und BNP. Ne? Mhm. Dann haben wir abgeklärt CKCKMB, Troponin, Herzinfarkt, akutes Corona-Syndrom. Und dann haben wir Infektparameter, Lungenentzündung zum Beispiel, die 5. Differentialdiagnose kann ja auch sein. Ne? Jetzt haben wir alles. Ich habe extra so einen Fall genommen, weil das ist oft bei uns. Und da muss man überlegen, was hat der Patient. Ne? Ja. Jetzt haben wir gesagt, gucken wir uns das EKG an. Was sehen wir, wenn es ein Lungenembolie ist? Arrhythmie? Nein. Was ist typisch für Lungenembolie? Tachykardie, das haben Sie doch schon gesagt. Ja. Sagen Sie mal Tachykardie. Tachykardie. Tachykardie. Was noch? Was haben die noch? Nur das müssen Sie wissen, die 2 Sachen. Rechtsschenkelblock, Rechtsherzbelastung. Ja. Okay, auch wenn Sie es nicht sehen, Sie müssen sagen, ja, also Rechtsschenkelblock, Tachykardie, könnte schon mal ein Hinweis dafür sein, wegen der Rechtsherzbelastung haben wir einen Rechtsherzblock, ne? Rechtsschenkelblock. Das ist ein Zeichen zum Beispiel für die Lungenembolie. So, und was können wir noch sehen? Die Tachyarrhythmia absoluta sehen wir. Vorhofflimmern, schnelles Vorhofflimmern, Frequenz um die 120, auch die Ursache könnte es sein. Und was sehen wir beim akuten Koronarsyndrom oder beim Herzinfarkt? ST-Elevation. Entweder Hebungen, dann ist es ein Infarkt. Ja. Oder Senkungen, dann ist Senkung. Es ein Endstem akuten Koronarsyndrom. Oder aber Sie sehen gar nichts und trotzdem ist es ein akuten Koronarsyndrom. Mhm. Das sieht man dann nur im Labor. Mhm. Und bei der Aortenklappenstenose zum Beispiel sieht man Hypertrophiezeichen, ne? Im EKG. Aber das müssen Sie alles nicht wissen. Alles gut, alles okay. Und dann machen wir ein Echo. Als nächstes, ne, wir haben schon so viel schon erreicht, wir können schon nachher genau sagen, was der Patient hat. Ne? Mhm. Und dann machen wir Echo und was sehen wir im Echo bei der Lungenembolie? Lungenembolie sehen wir rechte Herzbelastung. Rechtes Herz ist groß, genau, sehr gut. Mhm. Pumpt nicht so gut das rechte Herz ist groß. Das Detail müssten Sie nicht wissen. Bei der Herzinsuffizienz, das ist ja, haben wir ja gar nicht gesagt, ne? Es könnte ja auch einfach eine Herzinsuffizienz sein, was der Patient hat, als Differentialdiagnose. Genau. Dann sehen Sie einfach, dass das Herz nicht gut pumpt. Dann müssen wir herausfinden, warum. Ne? Ejektion. Genau. Mhm. Bei der KHK, das heißt akutes Koronarsyndrom, Myokardinfarkt, ist ja eine KHK, ne? Mhm. Dann sehen wir, dass bestimmte Abschnitte nicht gut pumpen. Ja, das spricht dafür, dass keine Durchblutung nicht gut ist. Und was haben wir noch gesagt? Herzinsuffizienz, Lungenembolie haben wir gesagt. Wir haben eigentlich alles gesagt. Aortenklappe können wir. Und Klappe sehen wir halt. Ne? Ja. Klappen können wir uns auch angucken. Das war gut, das war sehr gut. Mhm. Deswegen, jetzt haben Sie aber sich selber reingeritten. Sie haben gesagt, es könnte eine Myokarditis sein. Ne? Jawohl. Okay. Reicht das alles, was wir gemacht haben für die Myokarditis? Herzenzyme, okay, die sind erhöht. Das könnte ja aber auch ein Herzinfarkt sein. Ne? Woher weiß ich denn jetzt, dass das eine Myokarditis ist? Der Patient hat ein hohes Troponin, normale CK-CKNB, das heißt auf jeden Fall Zeichen für ein akutes Koronarsyndrom im Labor. Mhm. Echokardiographie ist unauffällig. So, und woher weiß ich jetzt, muss ich jetzt Herzkatheter machen oder was mache ich jetzt? Woher weiß ich denn jetzt, ob das ein Herzinfarkt oder eine Myokarditis ist? Was mache ich jetzt als nächstes? Blutkultur? Nein. Nein. Wenn Sie sagen, dass es eine Myokarditis ist, dann müssen Sie auch sagen, wie man die Diagnose stellt. Kardio-MRT. So, Myokarditis okay. Sieht man nur im Kardio-MRT. Okay? Okay, ja, Kardio-MRT. Und wie ist die Therapie von der Myokarditis? Also Sie haben das gesagt, also müssen Sie mir auch sagen, was die Therapie ist. Müssen wir die. Also, es ist eine symptomatische Therapie, ne? Da gibt es keine Therapie. Symptomatische okay. Therapie mit nicht-steroidalen Antirheumatika, körperliche Schonung. Ja, okay. für 4 bis 6 Wochen körperliche Schonung. Okay. Nicht-steroidale Antirheumatika, ja, und gegebenenfalls eine MRT-Kontrolle. Aber die Studien sagen, dass Patienten, die vakzinebedingt, also impfbedingt Myokarditiden entwickeln, das sind alles milde Verläufe. Da ist eigentlich noch nie einer wirklich dran gestorben. Ja? Die Patienten, die impfbedingt diese Myokarditiden entwickeln, die haben eigentlich immer einen guten Verlauf. Mhm. Wenn die Patienten vor der Boosterimpfung eine Myokarditis entwickeln, dann muss man halt gucken, wie akut das ist, wie hoch die Enzyme sind, wie ausgeprägt der Befund im Kardio-MRT ist. Danach muss man halt nur entscheiden, das ist wichtig nach der zweiten Impfung, ob man boostert oder nicht, dann darf man nicht boostern, ne? Mhm. Weil dann ist es gefährlich. Aber okay. Ansonsten, super, sehr gut. Wir haben ganz viele Differentialdiagnosen gefunden, 6 Differentialdiagnosen. Ja. Wann war... Ach so, ein Röntgen würde ich auch machen, ne? Ein Röntgen würde ich auch machen. Ja, für die Lungenembolie. Nee. Oh. Wo sehen Sie die Lungenembolie? Nicht im Röntgenthorax. Wo sehen Sie die Lungenembolie? Nicht im Röntgenthorax. Okay, im Röntgenthorax, den, bitte? CT. Im CT. Wenn Sie den Verdacht haben, wenn die D-Dimere erhöht ist, muss der Patient, wenn die D-Dimere erhöht ist, auch eine Rechtsherzbelastung im Echo haben, wenn er eine Lungenembolie hat? Mhm. Nein, nein. Ah. Junge Patienten haben immer so eine gute Pumpfunktion, das Herz ist so gesund, dass wenn die eine Lungenembolie haben, dass die keine Rechtsherzbelastung zeigen. Aber die haben eine akute Lungenembolie im CT. Oft ist es so, dass sie keine Rechtsherzbelastungszeichen haben. Muss nicht. Okay? Okay? CT. Röntgen machen wir nur, um zu gucken, ob der eine Pneumonie hat oder ob der Wasser in der Lunge hat. Okay, ja. Ne? Mhm. Okay, das war gut. Also das Deutsche hat mir sehr gut gefallen. Die Aussprache ist super. Ja, ich glaube schon, dass sie bestehen. Alles super. Sehr gut. Ich hoffe nicht. Dankeschön. Inshallah. Dua ederiz. Inshallah. İnşallah. Sorusu olan varsa şimdi ya da hiç. Ben biraz rahatsızım bugünlerde. Biz önce